This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Hallo und herzlich willkommen bei Coast to Coast. Es begrüßen euch Adrian Bahne und Franz Hahnemann. Das ist unsere erste Live-Sendung, also seid drauf gefasst, dass schon einige Fehler passieren können. Das wird in Ordnung sein. Als allererstes hören wir ein Lied von Nick Manasseh, großer Dubmaster aus England, macht schon seit über 10 Jahren feinste Dubmusik. Ich habe den auch letztes Jahr mal live erlebt und er hat eigentlich mehr gefeiert als alle Leute auf der Feier. Der war wie ein Gummimännel hinter den Plattenspielern. Und wir hören jetzt ein Lied von seinem letzten Album. Viel Spaß. We'll be right back. Soeben gehört, das war Bad Comfort aus Dresden. Schon lange aktiv in der Internetmusikszene. Für alle, die es interessiert, gibt es gute Musik, zum Beispiel unter retinascan.de. Da haben sich ziemlich viele Künstler zusammengeschlossen und veröffentlichen eben alles kostenlos als MP3 und ihr könnt es dort runterladen. Und ab und zu gibt es auch CD-Projekte, die dann sehr billig sind, zu 5 Euro zum Beispiel. Bad Comfort selbst produziert alle möglichen Sorten von Sounds. Soeben gehört war ja nur ziemlich minimaler Hip-Hop. Als nächstes spielen wir ein Lied im Viervierteltakt, was erscheinen wird auf Selden Type Recordings als erste Vinyl-Veröffentlichung von Bad Comfort. Als nächstes kommen wir zu einer Neuvorstellung. Und zwar stelle ich euch vor, Main Concept mit ihrer neuen Maxi, die da heißt Munich City, New York City, Stockholm und Bremen. Alles in Abkürzungen geschrieben. Main Concept, für die Leute, denen diese Gruppe kein Begriff ist, die kommen aus München und sind schon seit ewigen Jahren aktiv. Und David B. hast jetzt sein Medizinstudium machen müssen, deshalb kam jetzt länger nichts mehr raus. Die sind zu dritt. Glamalicious macht die Beats, DJ Explizit, der scratcht, und der David P., der rappt. Wir hören jetzt den Solo-Track von der neuen Maxi. Auf der Maxi sind sonst nur Lieder drauf, die sie jetzt im Laufe der Zeit mit anderen Leuten zusammen gemacht haben. Und zwar hören wir der 58er. Das ist ja David P., seine Zahl. Alles klar, ich wünsche euch viel Spaß. Ich trag das Feuer vor mich her, als wäre mein Ziel Olympia. Manche Leute lästern, was will eigentlich der Verrückte da? Doch scheiß auf die Verwirrten nicht, doch denk das Ganze gründlicher. Also das, was rauskommt, logisch ist, nach Aristoteles. Und ich stehe zu meinen Ideen bis in den Tod wie Sokrates. Industrie lockt mit Geld und macht MCs zu Modegags. Sie steht mir in der Sonne wie Alexander I. Diogenes. Die Welt der Illusion, sie ist bequem und farbenfroh. Doch bringt sie den mentalen Tod, hab mich von dem Schmarrn erholt. Und rechnet am Zahlencode, als stünd mir für Pythagoras. Und deshalb, manche sagen das, hätte ich die Charts verpasst. Mir ist so wurscht, was die ganze Star-Bagage so macht. Ich will Talent verschwenden, wenn ich mich wie sie vermarkten lass. Ich bin der falsche Mann, für Babylon auf Rattenfang. Jesus als Maskottchen für den Vatikan. Seit jemand angetan vom Masterplan, vom Typen, der heißt wie der Kleine aus der Schrift, der Steine auf die Liste schmeißt. Doch ich scheiß auf ihren Thron, ich beherrsch nur den Geist, der meinem Körper inne wohnt. Und glaub mir, wenn ich sag, es reicht. Wer den Scheiß woanders los? Das Mikro ist besetzt. Junge, das Mikro ist besetzt. Ich rappe in diese Mikros und wahre dabei Disziplin wie Sifus. Denn es hält nun mal mein Hirn aktiv, plus optimiert sich schieflos. Ja, ich hab miesen Visus, Dioptrien für Minus. Doch den wahren Kern der Dinge erkennt man erst nach Liedschluss. Ich stehe auf Kriegsfuß mit der Außenwelt, die mich nur audiovisuell verstrahlen will, bis mein Gehirn zu Staub zerfällt und mich mit Radio, Multimedia, Party, Zorex überflutet, bis ich ferngesteuert bin wie Mario. Denn ab von dem Szenario hab ich an meinen Rhymes gefallen, den nächsten Grad an Style erreicht, mich von Wut der Mike befreit. Blickte die Fassade, verzichtete auf Weitelkeit. Der Meister wird nur, wer wirklich was kann und bescheiden bleibt. Hip-Hop hab ich einverleibt, ich bin seit vielen Jahren da. Seitdem mach ich mit jedem Vers volle Punkte für mein Karma. Ich mein, ich seh die Welt mehr wie ein Taoist, als halt so ist, dass der Weg das Ziel des David Papo ist. David verflucht den Polizeistaat, denn ich scheinbar hier würde gelten, was Paragraph 1 sagt. Täglich drückt er mir aufs Neue, dies hier ist nicht deine Heimat. Kannst bloß nicht aus der Reihe und sehr froh, dass du hier sein darfst. Vergesst es, ich seh mich für das Land als Bereicherung, wie Hiram für Jerusalem. Er hinterließ ein Heiligtum, ich sprech für meine Leute und bleib nicht stumm. Schweig nicht, wie's die meisten tun, verdammte Triple Six, eure Zeit ist so. Auf Babylon geschlossen, dann sprech ich aus, worauf ich Bock hab. Ja. Ja, er sprach der Münchner, David P. in 57er. Das Böse kann mir nichts, die Macht ist mein Verbündeter. Auch wenn sie draußen auf meinen Kopf aussehen wie Salome. Und ich, wenn ich die Welt erblicke, eigentlich nur Chaos sehe. Glaube ich ins Gleichgewicht der Kräfte wie Lao Tse und laufe positiv durchs Leben. Deswegen, David P. Scheiß woanders los, das Mikro ist besetzt, Junge, besetzt. von München, wo wahrscheinlich immer noch Schnee liegt, geht's weiter ins warme Barcelona. Von dort kommt DJ Rupture und produziert ziemlich fetten Dub. Er hat sein eigenes Label, aber der Tune, den wir jetzt hören, der ist erschienen auf dem Label Word Sound aus New York City. Und zwar von der Compilation, die heißt Babylon is Burning. Das Word Sound Label bringt schon lange ziemlich kranken Hip-Hop zum Teil und fette Dub-Musik raus. Sehr bekannt zum Beispiel ist Spektre. Und könnt ihr auch mal die Augen offen halten oder im Internet danach suchen. Nach einem Film, der heißt Crooked. Das ist die Geschichte von Sensational, einer der Rapper vom Word Sound Label. Das ist ein ziemlich guter Film. Sehr interessant und bedient auf keinen Fall die gängigen Hip-Hop-Klischees, sondern ist ein bisschen anders. Genauso anders ja, wie das Lied von DJ Rupture. Pleasure Ruined Up. Tja, also unsere Moderationen waren natürlich bis jetzt nichts wert. Die Technik funktioniert allerdings. Gut so. Okay, jetzt versuchen wir es mal mit einem Lied ein bisschen in Schwung zu kommen. Ich freue mich persönlich sehr auf diesen Track. Und mit diesem Track verbindet sich auch gleich unsere Gewinnfrage. Wir spielen nämlich jetzt einen sogenannten Klassiker aus dem ja, amerikanischen Hip-Hop-Bereich. Und wer uns sagen kann, von welcher Gruppe dieses Lied stammt, und uns diese Lösung an coasttocoast@gmx.net sendet, das Two mit einer 2 bitte schreiben, der bekommt dann auch ein Mixtape oder mal gucken. Ein feines Mixtape, keine Frage, vielleicht auch 2, okay? Wenn es genau. Eine schöne E-Mail wird. Noch als kleine Hilfe für die, die gleich merken, dass sie überhaupt keine Ahnung haben. Das Lied ist auf dem Album Hold It Down. Okay, los geht's. Flow is fat like Joe. Like Joe. Yo, even they know that I'm back, man. You're whack, man. I eat a rapper like a Pac-Man. I figured they bring it straight from the cellar. Varela, pack it, both hits the loop, Pinella. I swella. Make it in his eye if he tests me. You don't impress me. Yeah, yo, books kick the rest, G. One time for your mom. Hey, yo, what up? The crew bringing the ruckus. No doubt we's the roughest dream team. Reign supreme like a cutlass getting duckers. The dope, you can't touch the flow. No, it's me, the nigga with G. The B, double O. So say yes to bust your caliber when I pop shit and rock shit like Metallica. Sticks through the heart of snake fake niggas. Them all up in my face, jealous of my tape niggas. So honey, shake your fingers and show me what you got. Blow the five, Dos Effects with the real hip hop. Hip hop, to the hop, you don't stop. Don't stop. Dos Effects with the real hip hop. Hip hop, to the hop, you don't quit. Don't quit. Dos Effects, you came to rip shit. Rip shit, to the hop, you don't stop. Don't stop. Dos Effects with the real. Let run you through your body. You're in my danger, feel like riding like powder. I'm back up in that ass, G Kaplowie. And now we got the game to a T like Howie. Like, allow me to introduce myself and my peak. Yeah. Straight from the sewer, staying true to the streets. Well, it be me, Crazy Drace, bringing up the rear. I swear, we got to hold it down there, yeah. So there, now let me crack a beer, kick my feet up, turn the heat up, and spiggity smoke all the weed up. Kids, I eat up with the style that's the newest. My crew is getting more run than Carl Lewis. From the sewers, now you see me on the top. So stop and recognize the niggas on your block. On the block. To the hip, dip, the hop, you don't stop. Don't stop. Dos Effects with the real hip hop. Hip hop. To the hip, dip, the hop, you don't quit. Don't quit. Dos Effects. We came to rip shit. Rip shit. To the hip, dip, the hop, you don't stop. Don't stop. Dos Effects with the real. Kid to the texture, but this style of mine is defined like Webster's. Ain't about a nigga born from the Jordan, the Jabba Jibba. When I get stoned like Sharon from Slipper, equipped to rickety rip the microphone to shreds. Dread, yo, come and hit these niggas in the head. Connect my rhymes like Lego, so let go my ego. I burn you like Waco, you need more than Mako. I take it to your crew and keep it moving like a U-Haul. I'm here to school y'all, rickety faggots like RuPaul. I throw a screwball and strike out the MC. And if he tempts me, I knock him out like Jack Dempsey. I burn some sensei, then chase it with a Guinness. The illest, they hit me with the hook because I'm finished. To the hip, dip, the hop, you don't stop. Don't stop. Dos Effects with the real hip hop. Hip hop. To the hip, dip, the hop, you don't quit. Don't quit. Dos Effects, we came to rip shit. Rip shit. To the hip, dip, the hop, you don't stop. Don't stop. Dos Effects with the real hip hop. Hip hop. To the hip, dip, the hop, you don't quit. Don't quit. Dos Effects, we came to rip shit. Rip shit. To the hip, dip, the hop, you don't stop. Don't stop. Dos Effects with the real hip hop. Ladies and gentlemen. Das war Spektre mit dem Stück Al-Qaida The Bass, ebenfalls erschienen auf der Babylon's Burning Compilation von Wurtsound 2004. Sehr zu empfehlen, die Compilation sind auch smoothere Dubstücke drauf, aber ich stehe halt mehr auf das Zeug. Okay, als nächstes hören wir ein Lied von der J. Rawls LP, The Essence of J. Rawls. Das Lied heißt Blue Number 2 und featuret den Homeskill und Charles Cooper am Saxophon. City sounds play amongst the gray haze. Thank God for the day. Reinforcement early morning, daily Bible reading, it's Job. Tissue for my endless issues with the snotty nose. Pocket pen and pad for those thoughts that come and go like sunny season in the slouch of winter. Reaching for reasons. I know that spring's around the corner, but right now I live here. Feeling spring around the corner, but right now I live here. Slightly pissed, missed the bus, 3 mile mission to track. Only one pair of good hikers, so I'm sprinting on flats. Hit the door, tie my shoe once more, 10 minutes late. Okay, at work where people say they know love. When I smile, they look away, it gets monotonous. Knowing in not too long, I'll be the rottenest. Raises, positions, God, keep us on top of this. And prosperous, envision summer sun and hold my tongue. While the insensitive dumb think they jokes is fun. Feeling pity for snobs who complain, showcasing their pain. But push it back, I refrain, cause ain't no wins in that game. And there's the daily dame, she brings a flame, blessed from toe to chest. And I know, and she know, Lord, I'm fighting the flesh. Searching for a secret corridor where I can flex my racket. Gloom wrapped around my globe, a nigga spirit in straitjacket. We unified beyond form, saying who's who and how to dress. And hate that every time I came and left, the boundary stretched. In this mess of polite courteousness, I press to keep sincere. As throw up smiles, rush to crescendo, then fall off quick, it's clear. I know, spring's around the corner, but right now I live here. Feeling spring around the corner, but right now I live here. Praise the most for them headphones. Vulgarians on the metro. Bum slang for change. I say drop the bottle, they won't let go. While others set low with a silent dead smirk. But I step past proud unhurt. You gotta do something, I work shit. My pockets abruptly downsize my carryout picks. Still rich, skips to the grocery store, go home and I mix. Trying to stretch this short hand, forced to fetch the store brand. My neighbor flaunts labels and cables. He's a poor man. Turn the block, view my place and it's trash all in the street. And gotta bust that shower quick, cause everybody need heat. Seems every time I check the mail, I catch more chills than thrills. Making deals through phone recordings, payment plans for late bills. Heat is lacking, double flannel, nails and boards, mice in my panel. Stick my fingers through the TV frame so I can change the channel. It's all teenage, turn it off, turn a page. People stuck in it for days, I boom the bap and engage. To find a place where divine overshines disgrace. In the mirror grinning wide might define this place. Expressing gratitude, I made it through this day and I laugh. Today's pains, tomorrow's gains, evidence that I last. So before reading myself to sleep, I pray thank you. Till the next blue, number two. Du siehst es nicht, hörst es nicht. Mutter Erde, du stirbst und der ist für dich ein Requiem. Zu viele deiner Kinder noch immer um ihr Leben rennen. Von Stadt zu Land in allen von Gott geschaffenen Gegenden. Seh ich Mengen von Kriegern, wie ich es bin, sich dagegen stemmen. Wogegen denn? Kannst du es dir vorstellen, Blumen aus Museen zu kennen? Was in der Luft liegt, ist nicht nur Gestank vom Verwesenden. Produzieren, konsumieren, sind eingesperrt wie Legehen. Jeder, der es nicht sieht, wie doch Nebel, dann ist mir seelenfremd. Keiner wird verschont, auch wenn er brav den sehen kann. Viele Wege raus aus dem Chaos, aber wer geht sie denn? 5 vor 12 lang vorbei, die lässt es schon scheinbar sehen, my friend. Keiner gibt was auf sich selbst und den Nächsten deswegen brennt. Alles wäre gut, wenn wir uns auf halbem Weg begegneten. Stattdessen wählen wir einfach nur einen, ja, den Bequemlichen. Ein kleiner Junge blinkt mit dem Wind nach, was erzählt er denn? Von Tod, Zerstörung, Wut und Empörung und unserer Dekadenz. Ich sagte diese Worte, weil wir uns wahrscheinlich ähnlich sind. Oder weil seit Jahren und Säure auf unsere Ecke regnete. Verstehen denn die Kapitalisten unserer Welt wenigstens, welchen Preis man zahlt für so irrsinnige Chimären? Ist es wirklich so, dass wir versinken in stumpfer Leere? Ganz sicher, mein Freund, wenn wir stumm bleiben und sich wehren. Was sie mit Menschen tun, die ihnen kommen in die Quere. Auf jede Opposition geben sie Antwort mit Gewehren. Du siehst es nicht, hörst es nicht, alles geht zugrunde. Du siehst es nicht, hörst es nicht, man schlägt die letzte Stunde. Du siehst es nicht, hörst es nicht, und das wollt ihr Vernunft nennen. Du siehst es nicht, hörst es nicht, bei Tag wie blind sind umrennen. Du siehst es nicht, hörst es nicht, alles geht zugrunde. Nein, du siehst es nicht, hörst es nicht, man schlägt die letzte Stunde. Du siehst es nicht, hörst es nicht, und das wollt ihr Vernunft nennen. Du siehst es nicht, hörst es nicht, bei Tag wie blind sind umrennen. Mutter Erde, die Welt gerät total aus dem Fugen. Wir alle sehen zu, als könnten wir dabei nichts tun. Die Meere sind leer und wenn nur tote Fische an deinem Busen. Wassermassen, die Europas Festland überfluten. Eine Katastrophenmeldung jagt die andere. Ist dir das zum Umdenken noch nicht genug? Was für Fragen hast du? Sehen Szenarien, als ob Wagner sich schuf. Ja, ich werde am klareren Ruf. Auf den Hilfe schreibe, kam was er sucht. Wer kümmert sich schon um Obdachlose und deren Trümmer? Ich sag, die Ingenua starb für mich ein Märtyrer. So denk ich nun mal, auch wenn so manchen von euch tief erschüttert. Rette dich und den Nächsten, ihr schafft es, wenn ihr Glück habt. Teil, wenn du ein Stück hast, gehört dann wirklich viele zu. Deswegen bitte ich dich sehr, komm, zeig nur ein bisschen Rückgrat. Wie schwer das ist, weiß ich selbst nur zu genau. Das kannst du mir glauben, warum baust du einen Zaun? Schaff doch wie Liebe, Vertrauen. Mutter Erde, du schippst und ich frag dich, ob du siehst, ob du's hörst. Siehst du, wie der Wind sie verweht, wie sie dört? Komm bitte, erhört mein Gesuch. Viel zu oft erliegen wir dem Schein so wie Trug. Ob wirklich alles zugrunde geht, liegt in unseren Händen. Der dem die Stunde schlägt, ja, der wird es dann schon erkennen. Tatsachen, die wie die strahlende Sonne auf der Haut brennen. Noch immer zu viele, die herumrennen wie geblendet. Be protected, and the whole arena make it from in a stop. The mash up the earth and the fetch it, come and catch it. That the whole arena wakes it from in a stop. The drop that and we one of them who said it. Oh, you think you are go get it, so now run, come sweaty. We all have the earth of people now, just let it. One like this and raise your fist. Cause all the leaders of the world, them are must get this. Hey, du siehst es nicht, hörst es nicht, must get this. Du siehst es nicht, hörst es nicht, must get this. Du siehst es nicht, hörst es nicht, must get this. Du siehst es nicht, hörst es nicht. Du siehst es nicht, hörst es nicht. Oder doch, nein, du siehst es nicht, hörst es nicht. Oder doch, du siehst es nicht, hörst es nicht. Oder doch, du siehst es nicht, oder doch, must get this. Das eben gehörte Stück bringt uns zu unserer nächsten Neuvorstellung. Und zwar haben wir gehört Requiem für Mutter Erde featuring Ty Stiley von Def Joes erster Debüt-Maxi. Def Joe ist ein Österreicher und den hat man zum ersten Mal gehört als Skarab bei der Symbiose. Unter anderem rappt er auch noch bei dem Super City Sound System, wo er ungefähr so alle österreichischen Größen mitmachen, Total Chaos, Wie Wax Solution ist. Okay. Und Produziert hat die Debüt-LP von Def Joe Psycho. Und auch hier sind wieder der Manuver ist noch dabei, DBH, die haben alle irgendwas gemacht. Also wieder ein großes österreichisches Projekt. Sehr lobenswert. Wir hören jetzt noch den ersten Track. Naja, ich muss noch sagen, wie es heißt. Bohemian Rhapsodies heißt die LP oder EP, wie auch immer. Und wir hören jetzt noch Bestandsaufnahme. Und ich bin wieder ruhig, weil das ist, glaube ich, besser. So viel Mist, wie wir erzählen. Gut. Wo komm ich her, wo geh ich hin? Meine Zeit, die wieder Sand auf Finger rennt. Richte meinen Blick an den Beginn. Du hast recht, wenn du fragst, bringt das hin? Die Nostalgie des Meer, in dem der Fortschritt oft ertrinkt. Hin und wieder will ich los und davon. Süß hat mich Melancholie in ihren Zahn, genau wie die Schatten vom Vergangenen. Im Spiegel konnte ich mein Bild schon lange kennen. Ich gehöre einfach nicht zu den in sich Gefangenen. Früher habe ich mir die Dinge oft zurechtgebogen. Ich tat, was ich tun musste, wirklich ungelogen. Bin ich stolz drauf, aber die Dramaturgie spannt ihren Bogen. Ein Stück des Echten nicht sein kann, ein Versuch, keine Proben. Nach all dieser Zeit will ich wissen, was ich erreicht habe. Wie zu lösen, viel mit dem ich jetzt nicht auf gleich kam. Vielleicht nur war ich fürs falsche Eintrag. Aber man ist nur selbst schuld daran, wenn man Leid tragt. Good morning, good afternoon, good night. What have you done with your life? Sieht es aus in meinem Leben? Nein, wie geht es weiter? Will ehrlich sein, wovon ich spreche, ist wirklich kein Kleinkram. Was ist echt, was bis jetzt falsch war, das habe ich eingesehen. Jemand wie ich befindet sich ständig am Scheideweg. Liegt die Wahrheit dort, wo geschriebene Zeilen stehen? Fragen über Fragen und kein Horizont zu sehen. Es reicht dann, Verantwortung fühlt sich wie Blei an. Kann es da sein, aber schließlich dennoch bereichern. Weiter auf der Suche nach Gleichgewicht, weiß ich nicht, was mein Zeichen ist. Jeden Tag mache ich mit mir rein sich eigentlich. Nur um zu erfahren, was das Geheimnis des Schweigens ist. Weiß ich, keine Worte aus meiner Sicht, sei es wie es ist. Manchmal ist es schwer, das Richtige zu tun, meine ich. Du kennst das Gefühl, die Welt so groß wie ein kleiner Fisch. Warum wir immer dieselben Fehler machen, begreif ich nicht. Schmerz, wie ein Dorn in der Seite sitzt. Und was die Zukunft hat, ja, das liegt in den Sternen. Die Reise ist nicht zu Ende, es gibt noch viel zu lernen. Ein Griff nach Inno, siehst du zu fern. Wenn du mit Flachs nach oben kommen, wenn einem die Basis fehlt, einfach nur schwer. Ich betrachte das Leben wie Amplitude, ganz wie du. Ein immerwährendes Auf und Ab. Es geht immer nach vorn, niemals zurück. Lass alles auf dich zu kommen, schau, was es für dich hat. Good morning, good afternoon, good night. What have you done with your life? You're only scared to die when you ain't living right. Good morning, good afternoon, good night. What have you done with your life? You're only scared to die when you ain't living right. Ich muss noch eine kleine Nachtrag leisten. Wir erzählen natürlich hier keinen Mist. Ja, wir geben uns natürlich unsere beste Mühe. Als nächstes läuft DJ Spooky. Bin großer Fan von DJ Spooky. Wer den überhaupt mal live erleben kann, hat ein Riesenglück, würde ich sagen. Der macht mit zwei Plattenspielern einfach, was ansonsten ein ganzes Orchester auf die Beine stellt. Es ist unglaublich. Wir hören jetzt DJ Spooky vs. The Dub Pistols mit Peace in Zaire. Ist erschienen, glaube ich, 2001 auf einer Compilation, wo Mixe von DJ Spooky drauf sind. Absolut empfehlenswert, auch seine Mixsets, gibt einiges zu erhalten. Und was sagen wir noch, sein Markenzeichen ist eine Mütze, der legt sogar mit Mütze auf. Aber Kopfhörer sind ja laut genug, also viel Spaß dabei. I come from a space reborn in the sky. come from a space too warm in the sky. Ja Mann, das war DJ Spooky, Erfinder des Illbeat, so nennt sich das Ganze. Ha. Okay, die Zeit neigt sich leider schon dem Ende zu. Kurzer Rückblick, wir haben heute nur Musik gespielt und gequatscht. Nächste Sendung haben wir einen Live-Gast zu präsentieren und zwar kommt DJ Days aus Leer zu uns in die Sendung. Und wir werden den ein bisschen interviewen, er wird ein bisschen für uns auflegen. Ein bisschen, ordentlich. Und ich denke mal, es wird dann nochmal eine abwechslungsreiche Sendung. Keine Frage. Das war's soweit dann von uns. Franz, stellt euch jetzt noch einen besonderen Menschen vor, der Musik macht. Adrian Bahne und Franz Hahnemann sagen dann Tschüss. Ja Mann, und zwar habe ich vor drei Jahren glaube ich mal einen Finnen kennengelernt, der Drum Bass auflegt, mich natürlich gleich gut mit dem verstanden, ein bisschen Wodka getrunken. Wir haben immer Mixtapes ausgetauscht über die Post. Danke an die Post. Und DJ Rumbus hat letztens eine Demo-CD geschickt, die einfach nur durchgängig super gut produziert ist. Deswegen ein paar Freunde von mir und ich, wir haben uns entschlossen, einfach ein Label für den aufzumachen und ihn auf Vinyl zu pressen, weil er sich das selber nie leisten kann. Und er hat sich natürlich riesig gefreut. Wir spielen euch jetzt die B-Seite der ersten Platte, die in 2 Monaten vielleicht rauskommen wird, wenn wir alles hinkriegen. Und Eid. Jetzt kommt Memories from the Childhood im Rumbus Remix. Viel Spaß dabei. Es ist 22 Uhr. Sie hören Radio Ostfriesland.